In Südkorea, werden verschiedene Kämpfe für die Verurteilung der Präsidentin Park Geun-hye zügig entfaltet. Am 1. und 2. November gaben die Studenten der Universität Chunnam und die Professoren der Universität Gangwon die politischen Erklärungen für den Rücktritt der Park Geun-hye-Regierung ab. Zuvor veröffentlichten die Studenten, Absolventen und Lehrer der Universität Hanshin im gemeinsamen Namen eine politische Erklärung. In Daesun veranstaltete die Direktion der Bewegung für die Verteidigung der Demokratie Daesun, die aus mehr als 70 Büro, Gesellschafts- und Religionsorganisationen und Parteien besteht, die Kerzenaktion der Bewohner von Daesun für den Rücktritt von Park Geun-hye. Allein am 31. Oktober fanden in allen Gebieten Südkoreas die Pressekonferenzen statt, die von den Organisationen verschiedener Kreise und Schichten, wie der Maßnahmeversammlung der Medienorganisationen für Notlage, der die Medien-, Büro- und Gesellschaftsorganisationen angehören, den über 60 Büro- und Gesellschaftsorganisationen im Bezirk Gangwon Südkorea, der gemeinsamen Kerzenaktion für politische Lage Jaesun, die aus 11 Organisationen in Jaesun vom Bezirk Nordsungsung besteht und in 261 Organisationen im Bezirk Südsula einberufen wurden. Auf einer Dringlichkeitssitzung im Bezirk Gyeonggi beschlossen 32 Parteien und Büro- und Gesellschaftsorganisationen im Bezirk, die Direktion der Bewegung für den Rücktritt von Park Geun-hye Gyeonggi zu gründen und appellierten an die Bewohner dazu, am 12. November am Kampf des Tages für die Erklärung des Rücktritts von Park Geun-hye in Seoul teilzunehmen. Die Organisationen für Arbeiterbewegung vereinbarten, einen gemeinsamen Kampf für die Amtsenthebung von Park Geun-hye zu führen und traten am 1. November vor dem komplexen Regierungsgebäude in Seoul in den politischen Sitzstreik. Die Finanzgewerkschaft will ihren zweiten Generalstreik, der für den 18. November geplant worden war, verschieben und sich auf den Kampf für Generalmobilmachung der Bevölkerung für den Rücktritt von Park Geun-hye konzentrieren. Auch die Religiösen und Alten schließen sich dem Kampf verschiedener Kreise und Schichten gegen die Präsidentin an. Am 1. November veranstaltete die Gemeinsame Demokratische Partei Südkoreas im Parlament die Volksversammlung für die Klärung der Wahrheit über Park Geun-hye und Choi Soon-sil-gate. Die Teilnehmer begaben sich danach vor dem Parlamentshaus und veröffentlichten eine Resolution, in der Park Geun-hye dazu aufgefordert wurde, der Bevölkerung die Wahrheit zu sagen und die Untersuchung über sie zu erklären. An demselben Tag benannten die parlamentarischen Fraktionsvorsitzenden der Gemeinsamen Demokratischen Partei, der Partei der Bevölkerung und der Partei der Gerechtigkeit im Parlament das Choi Soon-sil-gate in Park Geun-hye und Choi Soon-sil-gate um und berieten miteinander über die künftige Aktionsrichtung, wie die staatsanwaltschaftliche Untersuchung gegen Park Geun-hye und die parlamentarische Untersuchung für die Klärung der Wahrheit. Am 2. November wählte Park Geun-hye inoffiziell einen neuen Ministerpräsidenten und bildete das Kabinett teilweise um. Die Oppositionsparteien brandmachten es als ihre List dazu, sich aus der gegenwärtigen Krise zu retten und ihre Macht aufrechtzuerhalten und verweigerten die Teilnahme an der öffentlichen Disputation über die Umbildung des Kabinetts im Parlament. Auch der Bürgermeister von Seoul kritisierte, dass die einseitige Veröffentlichung der Liste der neuen Mitglieder des Kabinetts eine Beleidigung der Bevölkerung sei. Am 1. November führte ein Arbeiter einen Bagger gegen das Gebäude des Zentralen Landgerichts Seoul, wodurch der Eingang und mehrere Anlagen zerstört wurden. Am 31. Oktober musste die südkoreanische Staatsanwaltschaft unter scharfem Blick und starkem Druck verschiedener Kreise der Gesellschaft Choi Soon-sil verhaften und sie ins Untersuchungsgefängnis Seoul bringen. Der südkoreanische Sender CBS meldete am 2. November, dass die Park Geun-hye-Regierung eigentlich durch den supergroßen Taifun vom Choi Soon-sil-gate die Staatsverwaltung nicht ausüben könne.